Ja, meine Frage bzw. Intervention geht in Richtung des kurdischen Referendums und der Frage der, der nationalen Frage, die damit verbunden ist. Wie Hamid in seinem Referat hervorgehoben hat, ist das ein Recht, das die Kurdinnen und Kurden haben, dieses Referendum durchzuführen? Comme Hamid l'a dit, c'est un droit que les Kurdes ont de faire ce référendum. Aber er hat auch hinausgestrichen, dass die herrschende Clique in Nordkurdistan dieses Referendum verwendet, um Unterstützung für ihre Politik zu sammeln. Mais il a aussi souligné que le groupe dominant dans la région utilise ce référendum pour faire valoir son pouvoir pour se légitimer. Barzani geht es nicht um die Emanzipation des kurdischen Volkes, sondern um seine persönliche Bereicherung. Barzani ne cherche pas l'émancipation du peuple kurde, mais ses propres privilèges. Um die kurdischen Massen gegen die schiitischen, sunnitischen Massen aufzuwiegeln. Et d'utiliser les masses kurdes contre les masses sunnites. Und ich denke, es ist recht selbstverständlich, dass diese Frage, die nationale Frage, das Potenzial hat, die Arbeiterklasse und die unterdrückten Schichten in dieser Region zu spalten. Il est clair que la question nationale a le potentiel de diviser les masses opprimées et la classe ouvrière le long de ces lignes. Und deshalb ist diese Frage, die nationale Frage, für uns sehr, sehr wichtig und wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir Position dazu beziehen. C'est pour ça que la question nationale est très importante pour nous et il faut qu'on prenne une position. Und glücklicherweise haben wir dazu ein gutes Fundament. Wir stützen uns auf die Ideen von Lenin, Marx und Engels. Heureusement, on a un bon fondement. Les idées de Marx, Lenin et Lenin. Die herausgestrichen haben. Engels. Die herausgestrichen haben, dass das Recht auf Selbstbestimmung ein sehr wichtiges Recht ist und dass wir gegen die Imperialisten dieses also die Möglichkeit eines Referendums verteidigen, dass es das Recht der Leute ist, ein Referendum abzuhalten. Il est crucial qu'on défende le droit à l'auto-émancipation, à l'autodétermination des peuples. Aber dass dies ein demokratisches Recht ist und dass für uns als Sozialistinnen dieses Recht dem allgemeinen Klassenkampf und den Klasseninteressen der ganzen Arbeiterklasse untergeordnet ist. Mais il est aussi évident que cette question elle est soumise à la question de, pour nous en tant que socialistes à la question de classe. Und ich möchte in diesem Kontext aber auch die Parallele ziehen zu dem zweiten Referendum, das ansteht, nämlich dem in Katalonien. J'aimerais bien tirer les parallèles avec le référendum en Catalogne. Und die Parallele dort ist relativ offensichtlich. Auch dort gibt es eine konservative oder reaktionäre herrschende Klasse, die versucht, mit dieser Frage Unterstützung zu gewinnen. Aussi en Catalogne, la classe dominante cherche à se légitimer, à gagner du pouvoir à travers cette question. Und dagegen eine weitere reaktionäre Kraft, in diesem Falle der spanische Zentralstaat, der versucht, mit Repression dies zu unterdrücken. L'État central espagnol, qui est une autre force extrêmement réactionnaire, utilise cette question. Und was wir momentan beobachten ist, dass diese Dynamik in Katalonien außer Kontrolle ist, der herrschenden Klasse sowohl von Spanien als Ganzes als auch von Katalonien. Les derniers événements en Catalogne montrent que la classe dominante a perdu le contrôle sur la situation, tant la classe dominante espagnole que la classe dominante catalane. Es gibt Massenmobilisierungen, Komitees zur Verteidigung des Referendums. Des comités de défense du référendum ont eu lieu. Und das hat, die ganze Bewegung hat einen extrem proletarischen Charakter angenommen und das hat natürlich ein revolutionäres Potenzial. Le mouvement a pris un caractère prolétaire et ça donne un grand potentiel révolutionnaire. Und meine Frage, die ich an Hamid stellen möchte, ist, gibt es die Möglichkeit eines ähnlichen Prozesses in kurdisch Nordirak oder ist es dort eher so, dass die Leute nach langem Krieg und der großen Zerstörung eher demoralisiert sind. Und welche Bedeutung das für unsere Position in diesem Referendum hat? J'aimerais bien poser la question à Hamid s'il y a des développements similaires en Catalogne et qu'est-ce que ça signifie pour notre position au Moyen-Orient. Gut, erst so, dann kann sich Vita bereit machen. Bon, merci Hamid pour cette présentation. Herzlichen Dank, Hamid, für diese Präsentation. Le printemps arabe avait un immense impact sur les mouvements partout au monde. Der arabische Frühling hatte einen großen Einfluss auf alle Bewegungen weltweit. Mais en particulier en Afrique de l'Ouest. Aber insbesondere in Westafrika. La Côte d'Ivoire en 2011, le Sénégal en 2013 et le Burkina Faso en 2014 et 2015. Die Elfenbeinküste 2011. Ja, Senegal und Burkina Faso. Senegal und Burkina Faso. Actuellement, au Togo, des centaines de milliers de personnes descendent sur la rue depuis mi-août et demandent la chute du régime. Seit Mitte August sind Hunderttausende von Leuten, Personen in Togo auf der Straße und verlangen den Fall der Regierung. Ce régime est de la dynastie familiale de Nasingbé. Et au pouvoir depuis 50 ans. Die Regierung Nasimbe ist seit 50 Jahren an der Macht, die Familie Nasimbe. Maintenant, le président dictateur a annoncé de vouloir prolonger encore une fois le mandat. Jetzt hat der Diktator noch einmal angekündigt, sein Mandat zu verlängern. Le caractère oppressif du régime devient de plus en plus lourd, insupportable pour les masses et la jeunesse. Der unterdrückende Charakter dieser Regierung, dieser Diktatur, wirkt immer schwerer auf den Massen. Mais le Togo est surtout un pays très pauvre qui souffre particulièrement fort de la crise économique mondiale. Und Togo ist ein sehr armes Land, das insbesondere unter der momentanen Krise sehr hart leidet. Presque toute son économie se concentre autour du grand port à Lomé, qui est un des ports principaux en Afrique de l'Ouest. Seine gesamte Wirtschaft konzentriert sich mehr oder weniger rund um den Hafen von Lomé. Ainsi, la seule grande industrie du pays, le phosphate, a presque arrêté ses activités. Und die größte Industrie, die Phosphatindustrie, hat fast aufgehört eigentlich zu existieren in Togo. La production du coton est en déclin constant et même l'agriculture, la paysannerie de subsistance en souffre continuellement. Die Baumwollenproduktion fällt ständig und auch die Landwirtschaft leidet unter dieser Krise. Donc les attaques, ces nouvelles attaques aux droits démocratiques sont la goutte qui font déborder la vase. Die neuen Attacken auf die demokratischen Rechte im Land sind der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Le 19 août dernier, plus qu'un million de Togolais ont suivi l'appel à la manifestation. Im August des letzten Jahres haben über eine Million Menschen in Togo einen Aufruf zu einer Massendemonstration gefolgt. Et malgré la violence excessive de l'appareil répressif, certaines villes et quartiers ont été complètement sous contrôle des manifestants. Und trotz der massiven Repression waren ganze Regionen, ganze Quartiere unter der Kontrolle der Demonstranten. À Sokodé, une ville particulièrement jeune, 12 flics ont été pris en otage par les manifestants. In Sokodé, einer sehr jungen Stadt, vor allem bestehend aus Jugendlichen, wurden 12 Polizisten Geisel genommen. Ceci démontre le caractère profondément révolutionnaire des masses togolaises. Das zeigt uns den sehr revolutionär geprägten Charakter der Massen in Togo. Surtout parce que depuis là, les manifestations se sont accélérées et intensifiées. Insbesondere weil sich seit diesen Ereignissen die revolutionäre Praxis eigentlich noch weiter beschleunigt hat. Mais la direction de l'opposition joue un rôle incroyablement faible. Aber die Leitung, die Führung spielt dabei eine sehr, sehr schwache Rolle. Moi personnellement, je pense qu'ils ont clairement plus peur des masses révolutionnaires que de la dictature. Diese Führung hat eigentlich mehr Angst vor den revolutionären Massen als vor der Diktatur. Après les mouvements incroyable en août, les directions ont revendiqué des réformes et des manifestations non violentes. Nach den massiven Demonstrationen verlangte die Führung eine Rückkehr zu pazifistischen Demonstrationen und Reformen. Leur opportunisme est flagrant. Ihr Opportunismus ist offensichtlich. Ja. Ils ne veulent pas changer le système au Togo, ils veulent tout simplement se substituer au pouvoir. Sie wollen nicht die Regierung stürzen, sie wollen nur sich selbst eigentlich an die Macht bringen. Et Hamid il a appelé ça avant l'échange simple des têtes. Hamid hat das ja ganz treffend eigentlich als einfachen Austausch der Köpfe bezeichnet. Les processus et les conclusions sont similaires à ceux exposés par Hamid avant. Die Prozesse und die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können, sind diesen von jenen von Hamid sehr sehr ähnlich. Ces processus prouvent en fait l'exactitude de la théorie de la révolution permanente. Diese Prozesse zeigen uns so deutlich, beweisen uns sehr deutlich eigentlich die Korrektheit der permanenten Revolution auf. Uniquement les masses eux-mêmes réunies dans une organisation révolutionnaire peuvent balayer ce système pourri. Nur die Massen selber organisiert in einer revolutionären Organisation können mit diesem System aufräumen. Et je me réjouis comme un gamin pour de ce weekend parce qu'on va discuter de tous ces processus. Und ich freue mich wie ein kleines Kind auf die Diskussion dieses Wochenende, weil sie sich genau darum drehen werden. Gut, und nach Vita kann sich Brian stellen. Also ich habe nicht wirklich eine Wortmeldung und vielmehr zwei Verständnisfragen, kurze. Und zwar habe ich mich gefragt, inwiefern demokratische Zugeständnisse der iranischen Regierung zu radikalen linken Tendenzen führen können. Comment les concessions démocratiques du gouvernement iranien peuvent mener à des Genau, und dann zweitens habe ich mich gefragt, wieso das Programm der CIA zur Unterstützung von islamischen Gruppierungen in Syrien, wieso das zurück, also eingeschränkt wurde quasi oder beendet. Pourquoi les programmes de la CIA ont été restreints sur leur soutien, au niveau de leur soutien des organisations islamistes? Ok. Noch Brian kann sich Reto parat machen. Bonjour, chers camarades. Hallo, liebe Genossinnen und Genossen. Donc j'aimerais insister sur la question de la direction révolutionnaire en prenant un autre exemple. Ich möchte noch einmal auf die Frage der Führung der revolutionären Organisation zurückkommen, indem ich ein Beispiel nenne. Alors cet exemple, ça va pas être le Moyen-Orient, mais ça va être, je pense que vous pouvez le deviner, l'Amérique latine. Dieses Beispiel war, wie ihr wahrscheinlich erwarten könnt, nicht der Nahe Osten und Mittlere Osten, sondern Lateinamerika. Alors le Honduras a connu des mobilisations sociales importantes ces dernières années. In den letzten Jahren hat Honduras sehr, sehr bedeutende Massenmobilisierungen erlebt. Donc un petit pays d'Amérique centrale qui était considéré souvent avec la Colombie et le Mexique comme étant les bastions de la contre-révolution en Amérique latine. Also ein kleines Land in Zentralamerika, das zusammen mit Kolumbien und Mexiko eigentlich bis jetzt als Zentrum der kontrarevolutionären Tätigkeiten angesehen wurde. Mais la réalité est que les conditions de vie ne cessent de se dégrader pour la majorité. Aber die sozialen Bedingungen und der gesamte Lebensstandard führt zu einer Radikalisierung großer Teile der Bevölkerung. Donc 43% des Honduriens vivent sous le seuil de la pauvreté extrême. 43% der honduranischen Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Le pays c'est le plus inégalitaire de toute l'Amérique latine. Das Land ist das ungerechteste, das Land, in dem der Reichtum am ungerechtesten verteilt ist in ganz Lateinamerika. De plus, malgré que ce n'est pas un pays en guerre, il est considéré avec la Syrie comme l'un des pays les plus violents au monde. Und trotz, obwohl das Land nicht eigentlich in einem Kriegszustand ist, ist es zusammen mit Syrien ist es eines der gewalttätigsten Länder der Welt. Donc, pauvreté, inégalité, corruption sont le quotidien des Honduriens. Armut, Ungleichheit, Korruption sind Alltag und Gegenwart für Honduras. Mais tout ceci n'est que l'expression de la faillite du capitalisme en Amérique latine, comme c'est aussi le cas au Moyen-Orient. Doch all das ist nichts anderes als eigentlich die Charakteristika des Systems, des Kapitalismus, der in sich zusammenfällt, der fehlerhaft ist, wie es auch im Mittleren Osten so ist. Parce qu'en fait, afin de rendre le pays plus attractif pour les capitaux étrangers, die Länder, die eigentlich als am attraktivsten gelten für das Kapital, das internationale Kapital. Le président et le parti au pouvoir s'attaquent aux droits des travailleurs et liquident les services publics. Deshalb attaquiert die Regierung auch ständig die Errungenschaften der Arbeiterinnen, den sozialen Wohlfahrtsstaat und so weiter. Donc il dispose de cela d'un côté de la complicité d'une partie de l'opposition. Il dispose de d'un côté de la complicité des partis de l'opposition. Also d'une partie de l'opposition. Einerseits arbeitet ein gewisser Teil der Opposition zusammen mit der Regierung in diesem Zusammenhang. Et de l'autre d'un appareil répressif. Und andererseits haben sie einen extremen massiven Repressionsapparat zur Verfügung. Qui a été renforcé par la soi-disant lutte contre la criminalité, mais qui en réalité ne s'attaque qu'aux protestations sociales. Der eigentlich aufgrund oder der aufgrund der hohen Kriminalitätsrate ausgebaut wurde, dieser repressive Apparat, der aber im Endeffekt eigentlich nur dazu führt, eben sich gegen die Massen zu wenden. Donc malgré les fortes critiques de corruption, de autoritarisme ou même encore de narcotrafic. Trotz der heftigen Kritik, die im Zusammenhang der Regierung gestellt werden, wie dass sie den Drogenhändler, die Drogenhändler unterstützen und so weiter. Le parti au pouvoir se dirige à présent vers une réélection fraudulente. Élection fraudulente. Réélection. Ah, bewegt sich die Regierung auf eine weitere Wiederwahl, eine gefälschte Wiederwahl hin. Donc cette situation bouillonnante fait que des éruptions sociales peuvent émerger à n'importe quel moment. Diese Situation führt dazu, dass soziale Umbrüche eigentlich sich im Vorbereiten sind. Donc la mobilisation la plus importante de ces dernières années c'était celle contre le pillage des assurances sociales en 2015. Die größte solche Mobilisation fand 2015 statt, als es darum ging, die Sozialversicherungen zu verteidigen. Mais aussi on voit qu'il y a régulièrement des luttes paysannes et des luttes étudiantes. Aber insbesondere hat es auch immer wieder Kämpfe der Bauern und der Studenten. Donc, mais par leur fréquence et radicalité, ce sont les luttes étudiantes qui marquent le ton. Aber die Kämpfe der Studenten sind eigentlich aufgrund ihrer Frequenz, aufgrund ihrer Häufigkeit und ihrer Radikalität die stärksten. Donc la jeunesse joue ce rôle d'avant-garde en fait qui tire tous les autres secteurs à lutter. Das heißt, die Jugend spielt eigentlich die Rolle der Avantgarde, die alle anderen Kämpfe in sich vereint. Donc, dans ces dernières années, le peuple hondurien a montré qu'en se mobilisant massivement, il peut tenir tête au parti au pouvoir. Das heißt, die Massen in Honduras haben in letzter Zeit bewiesen, dass sie der Regierung entgegentreten können. Mais le problème, c'est que les mobilisations tendent à tomber dans le reflux à partir d'un certain stade. Aber das Problem, wie halt auch überall, ist, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Massendemonstrationen abnehmen, dass die Häufigkeit abnimmt und dass ein gewisser Rückschritt zu beobachten ist. Donc comme on a pu voir des mobilisations gigantesques en Égypte avec plusieurs millions de personnes, à partir d'un certain stade, il y a quand même une phase de reflux. Wie man beispielsweise eben auch in den Mobilisationen und Demonstrationen in Ägypten mit Millionen von Teilnehmern und Teilnehmerinnen beobachten hat. Et en Honduras, le problème, c'est que les directions du parti de gauche, le Parti Libre, les directions des syndicats et les directions des mouvements sociaux, ils sont pas eu de programme, de perspective pour ces mobilisations. Wieso ist das so? Die linken Parteien, die Gewerkschaften, die Führungen haben kein Programm, das sie diesen Massen auf den Straßen vorlegen haben können. Donc ils n'avaient pas de programme de lutte qui leur permette de se placer à la tête des protestations sociales. Das heißt, sie hatten kein Kampfesprogramm, mit dem sie sich an die Spitze eigentlich dieser Bewegungen hätten stellen können. Et la tragédie, c'est que ça a laissé la place pour que le candidat du centre prenne beaucoup de notoriété. Und das führt dann halt dazu, dass zum Beispiel Kandidaten aus dem Zentrum, das ist in diesem Fall der Fall, eine gewisse Autorität bekommen, indem sie Unterstützung erhalten. Et pire que ça, le parti de gauche, le Parti Libre, il a décidé de retirer sa candidate à lui, pour soutenir le candidat du centre. Noch schlimmer, sogar die linke Partei, die Libre, hat dann entschieden, ihre eigene Kandidatin zurückzuziehen, um diesen Zentrumskandidaten zu unterstützen. Donc ils se sont mis ensemble dans une forme d'alliance d'opposition dont le seul but, en fait, le seul programme politique, c'est de barrer la route aux partis au pouvoir actuellement. Das heißt, wie wir das jetzt auch schon oft kennen hier in Europa, die haben sich zusammengeschlossen in einer Allianz, um eigentlich einfach diesen, diese rechte Partei an der Weiterführung ihrer Macht zu hindern. Donc il y a zéro contenu dans ce, dans cette alliance. Also gibt es überhaupt keinen politischen Inhalt in dieser Allianz. Et ça, on le voit, c'est qu'ils peinent en fait à mobiliser très large. Und das führt auch dazu, dass sie sehr, sehr Mühe haben, damit große Mobilisierungen auf die Beine zu stellen. Et tout ça, à partir de tout ça, on peut dire, bah, le mouvement ouvrier au Honduras se trouve donc avec une direction qui est faible et désorientée. Und daraus können wir ableiten, also, dass das die Bewegung in Honduras sich ohne Kopf, sich ohne Führung und ohne Richtung wiederfindet. Une grande partie des travailleurs va voter pour le candidat du centre, Salvador Nasralla, il s'appelle. Ein großer Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter wird für diesen Zentrumskandidaten stimmen. Donc, et même s'il arrivait à gagner, il serait soumis à des pressions très importantes qui le mettraient facilement dos au mur. Das heißt, selbst wenn er gewählt werden sollte, wird er sich sehr hart, sehr starkem Druck ausgesetzt sehen werden. Enfin, on peut dire, bah, la crise du mouvement hondurien s'explique par l'absence d'une direction révolutionnaire. Also können wir sagen, dass sich das Problem in Honduras unterdessen eben auch darin ausdrückt, dass dieser Bewegung eine Führung fehlt. Et c'est pas dû à, au manque de bons éléments dans la lutte. C'est pas dû au manque, c'est-à-dire qu'il y a des militants qui sont actifs, qui sont prêts à mener la lutte jusqu'au bout. Das heißt, es fehlt nicht an der Basis. Es gibt sehr viele kampfesbereite Massen, die bereit sind, weiter auf der Straße zu kämpfen. Mais le problème, c'est que les forces du marxisme sont encore très faibles pour pouvoir atteindre tous ces bons éléments. Aber das Problem ist, dass eben gerade die Stärke des Marxismus noch nicht wirklich vorhanden ist, dass es noch sehr schwach ist und hier keine Rolle spielen kann. Donc maintenant, vous pouvez vous demander finalement quel est le meilleur moyen pour nous qui sommes ici en Suisse de soutenir la lutte des forces du marxisme en Honduras. Jetzt können wir uns fragen, was ist das beste Mittel für uns hier in der Schweiz, um diese Kräfte in Honduras zu unterstützen? Ou de soutenir ceux qui construisent les forces du marxisme au Moyen-Orient. Oder eben auch die versuchen, die Kräfte des Marxismus im Mittleren Osten aufzubauen. Moi, je vous réponds que c'est en soutenant le travail de la tendance marxiste internationale. Und ich sage euch, das ist, indem ihr die IMT, die internationale marxistische Tendenz, unterstützt. Parce qu'en soutenant le travail de l'étincelle, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Indem ihr den Funke unterstützt, das, was wir hier eigentlich machen. Vous êtes en train de contribuer à construire une organisation forte qui pourra contribuer à construire les forces du marxisme là où il faut. Trägt ihr dazu bei, dass wir erreichen in Zukunft, dass wir den Marxismus so aufbauen, dass er auch dort ist, wo es ihn am meisten braucht? Donc, Honduras, en Amérique latine, in Moyen-Orient. In Honduras, in Lateinamerika und im Mittleren Osten. Voilà, merci. Nach Reto kann sich Silvan bereit machen. Ja, ich habe leider keine epische Rede vorbereitet. Da mir aber gesagt wurde, ich hätte ganze 3 Minuten, dass ich sprechen dürfte, nutze ich das schnell, um mich bedanken für den Vortrag heute Morgen. Ich möchte dieses Abort fertig parlen, de ce que Hamid a dit ce matin. Es war für mich sehr interessant und auch lehrreich. C'était super intéressant, j'ai appris beaucoup. Da ich sehr wenig über die Situation in den genannten Ländern, Syrien, Iran etc., also sehr wenig über die Situation gewusst habe. Und die ganze Situation über den Kurden bis jetzt nur isoliert vom ganzen Rundherum mitbekommen habe. Et la situation des Kurdes, je connaissais très peu, justement, seulement isolé en fait, pas en combinaison avec les autres. Es ist immer wichtig für uns Sozialisten und Sozialistinnen, dass wir die globalen Kämpfe uns ansehen, auch analysieren. Il est super important pour nous en tant que socialistes de regarder et analyser les luttes qui y a ailleurs. Da nur wenn wir aus den Erfolgen und Fehlern, wo anderswo gemacht wurden, lernen, können wir selbst irgendwo zum Erfolg finden. Parce que seulement si nous apprenons des erreurs qui ont été commises ailleurs, nous pouvons apprendre pour nous-mêmes comment mieux le faire. Und jetzt komme ich zum Grund, warum ich überhaupt auf der Liste bin. Et alors, voici la raison pourquoi je suis sur cette liste parler. Was mich wundernehmen würde, ist die Situation mit Gewerkschaften. Ce que je me demande, c'est la situation avec les syndicats. Haben die in den genannten Ländern, Syrien etc., einen Einfluss und wenn, was für einen? Est-ce qu'ils ont une sorte d'influence dans les pays qui ont été mentionnés? Et si oui, quelle influence est-ce qu'ils ont? Danke. Merci. Und nach Silvan kann sich Martin bereit machen. Wenn wir über den Mittleren Osten reden, dann möchte ich mich jetzt geografisch ein bisschen nach Westen bewegen. Si nous parlons du Moyen-Orient, moi je vais bouger un peu à l'ouest. In den Maghreb. Au Maghreb. Weil auch dort hat es, hat der ganze Prozess des arabischen Frühlings eigentlich sehr große Wellen geschlagen. Parce que là aussi, le printemps d'Arabe, ce processus avait beaucoup d'influence. Und von Ägypten aus gesehen, zuerst mal Libyen. Vu depuis l'Égypte, d'abord la Libye. Das eigentlich jetzt ziemlich das Land in Nordafrika ist, wo eigentlich ein Zustand der absoluten Barbarei herrscht. Un pays où la barbarie règne en ce moment. Wo die EU eigentlich es geschafft hat, erfolgreich ihre Außengrenze vom Mittelmeer noch weiter nach Süden zu bewegen. Où l'Union européenne a réussi à pousser sa frontière encore plus loin au sud, depuis la Méditerranée jusqu'à la Libye. Und ich denke auch, in diesem Fall ist es dasselbe wie mit den Islamisten im Mittleren Osten. Dans ce cas, c'est la même chose comme avec les islamistes à l'Est. Dass ohne die massive Finanzierung und Unterstützung der Imperialisten aus Europa diese ganze Reaktion und diese Gruppen, die Flüchtlinge die kidnappen und als Sklaven verkaufen, würden nicht existieren. Diese Gruppen, die prennent en otage certaines personnes, ne pourront pas exister sans le financement et sans le soutien en fait de l'Union européenne. Deswegen ist es gerade auch wichtig, dass wir uns in der Schweiz engagieren und allgemein in Europa in den eigentlich den Zentren des Kapitalismus und versuchen das System hier auch zu stürzen. Et c'est pour ça qu'il est important que nous nous engageons et que nous luttons aussi depuis ici pour que ce système soit basculé. Nur noch einige Worte zu Marokko. Quelques mots sur Maroc. Marokko war eigentlich im arabischen Frühling das Land, was gesagt wurde, ja, es ist stabil, weil es irgendwie nicht so große Demonstrationen gab oder der König nicht gestürzt wurde. Pendant le printemps arabe, on disait que le Maroc était plus ou moins stable, parce que le roi il n'était pas destitué, il n'y avait pas trop de manifestations. Aber diese Analysen sind, also diese wirklichen Analysen sind wie die meisten eigentlich auf Sand gebaut. Mais cette sorte d'analyse bourgeois ne tient pas en fait à une analyse plus profonde. Weil der Prozess einfach ein bisschen länger gedauert hatte und dafür umso heftiger eigentlich jetzt einfährt. Parce que le processus a duré un peu plus longtemps, mais il est beaucoup plus fort encore maintenant. Letzten Winter gab es eigentlich schon eine massive Bewegung nach der Ermordung eines armen Fischhändlers. L'hiver passé, il y avait des mobilisations fortes déjà après l'assassinat d'un pêcheur. Durch die Polizei, die seine Waren eigentlich in den Müll gekippt hat, weil es illegal war, was er gemacht hat. Il a été tué par la police parce que ce qu'il faisait c'était illégal. Und das ist dann so Anfang des Jahres im Frühling ein bisschen abgeschwächt und dann jetzt im Sommer wieder gab es massive Demonstrationen. En printemps, la situation s'est calmée un petit peu, mais maintenant en été, ça a recommencé avec une démonstration massive. Und eigentlich auch sehr revolutionäre Slogans waren dort zu hören. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, wie viele Leute, also wie viele Hunderttausende da teilgenommen haben oder wie hoch die Arbeitslosigkeit ist oder so. Je peux pas vous livrer des chiffres exacts, combien de centaines de milliers de manifestations il y avait, mais il y avait des slogans surtout très révolutionnaires qui sont retrouvés aussi parmi les manifestants. Aber ich denke, es ist vorstellbar, dass es ziemlich ähnlich ist von dem, was Hamid erzählt hat, et von anderen Ländern dort. Et au niveau de chômage, non plus de chiffres, mais à peu près, ça va être similaire à ce que Hamid disait sur les autres pays ce matin. Und natürlich stellt sich auch dort irgendwie die gleiche Frage wie in den anderen Ländern, die wir jetzt bereits in den Inputs gehört haben, quasi nach der revolutionären Führung, oder was macht die Linke dort? Évidemment, on peut se poser les mêmes questions comme sur les autres pays, surtout d'après la direction révolutionnaire et comment construire une organisation. Und es ist eigentlich sehr erfreulich zu hören, dass unsere Genossinnen dort, also unsere Fraktion der IMT, ziemlich gute Arbeit macht, auch wenn es ein sehr schwieriges Umfeld ist. Et il est super d'entendre que le travail de nos camarades de la TMI là-bas, qu'ils progressent, même si c'est des conditions très dures. Und gerade auch unter den Frauen eigentlich sehr gut Propaganda machen können und ihre Ideen verbreiten können und das, diese Elemente der Gesellschaft ja nicht sehr durch die konservative Gesellschaft eigentlich am politischen Leben irgendwie ausgeschlossen sind, dann plötzlich an die Spitze eigentlich kommen und sich einmischen. Et que surtout le travail fonctionne aussi très bien parmi les femmes, souvent des éléments qui sont très très opprimés dans ces sociétés, et que aussi eux ils s'engagent et qu'ils soient actifs dans ce progrès. Nach Martin kann sich Flo Keller bereit machen. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je voulais faire juste une brève intervention pour qui est un peu lié à la crise du capitalisme mondial. Et moi avec le camarade Slavkovic. Liebe Genossinnen und Genossen, ich werde nur kurz eine Intervention machen zur Krise des Kapitalismus zusammen mit Genosse Slavkovic. On a fait, on est en train d'écrire un article sur la grève de l'usine Fiat Chrysler. Sind wir daran, einen Artikel zu schreiben über die Streiks bei Fiat Chrysler? Qui a eu lieu le juillet passé. Vom letzten Juli. À Kragujevac, c'est une ville industrielle très importante à l'époque, en Serbie. Kragujevac. C'est pas important. Cette grève, je trouve, elle est intéressante pour deux raisons. Parce que, d'une part, elle démontre les conditions de travail qu'il y a dans les nouvelles usines privatisées. Einerseits zeigt er sehr gut die neuen Arbeitsbedingungen der neu privatisierten Fabriken auf. Et d'autre part, elle démontre aussi la politique économique qui est menée par le gouvernement bourgeois. Und einerseits zeigt er eben auch die neu geführte Politik vom bürgerlichen Parlament, von der bürgerlichen Regierung auf. Alors, il faut savoir que cette usine, elle était pendant l'époque de la Yougoslavie socialiste. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass diese Fabrik in der Zeit der von Jugoslawien sozialistisch organisiert war. C'était une usine étatique, autogérée par les travailleurs. Es war eine staatliche Fabrik, die unter demokratischer Arbeiterinnenkontrolle stand. Et ce qui s'est passé comme après justement cette réinstauration du capitalisme. Und was danach geschah nach der Wiedereinführung des Kapitalismus? Est rentré en crise. Mit unter der Krise. Et donc, vu qu'elle s'est retrouvée endettée, beaucoup de travailleurs ils ont perdu leur place de travail. In der Folge war sie stark verschuldet und viele Arbeiterinnen und Arbeiter haben ihren Job verloren. Jusqu'au moment en 2008, où le groupe, la multinationale Fiat Chrysler, bis zu dem Moment in 2008, als das multinationale Unternehmen Fiat Chrysler, a décidé de racheter cette entreprise. Entschieden hat, diese Unternehmen aufzukaufen. En promettant une amélioration des conditions de travail. Zunächst gab es eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Et la création d'emplois. Und mehr Jobs wurden kreiert. En faisant ainsi, ils ont promis des investissements. Das haben sie versprochen. Ja. Okay, ja. Sorry. Ils ont promis des investissements de 700 Millionen Euro. Sie haben 700 Millionen Euro in Investitionen versprochen. Et la création de 10 000 emplois. Und die Kreation von 10.000 neuen Arbeitsstellen. Bah, aujourd'hui, en 2017, ces promesses n'ont pas été tenues. Und heute, im Jahr 2017, wurden diese Versprechen natürlich nicht eingehalten. Sur les 2000 emplois promis, von den 10.000 versprochenen Stellen, même pas un quart a été tenu, wurden nicht einmal ein Viertel eingehalten. Il y a à peu près 2300 travailleurs qui sont embauchés. Im Momentan sind etwa 2300 Angestellte. Et ces peu de travailleurs embauchés, justement, vu la crise du secteur des automobiles, ils doivent travailler à des rythmes de travail, enfin, ils doivent faire les tâches qu'ils doivent faire trois travailleurs. C'est un travailleur fait les tâches qu'il devrait faire, ou qu'il aurait besoin de trois travailleurs, je sais pas si... Und das ist nicht irgendwie so, weil es nicht genug Arbeit gäbe, sondern eben gerade in Zeiten des Krisen, in der Krise des Kapitalismus wie heute, muss eben dann einer dieser Arbeiten momentan die Arbeit von drei Arbeiterinnen oder Arbeitern übernehmen. Et ça, à des salaires de misère. Und das natürlich mit katastrophalen Löhnen. Qui arrivent même pas à 300 euros par mois. Die verdienen nicht einmal 300 Euro im Monat. Avec un coût de la vie qui continue d'augmenter. Mit einem mit Lebenserhaltungskosten, die ständig steigen. Et c'est pour ça que ces travailleurs, ils ont décidé de arrêter la production et de revendiquer des meilleures conditions de travail. Und aus diesem Grund haben die Arbeiterinnen und Arbeiter beschlossen, die Produktion einzustellen und für verbesserte Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Alors pour ce qui concerne la politique économique voulue par les partis bourgeois. Qui aurait permis ce développement, cette amélioration des conditions de vie. Also wenn es darum geht, eben von dieser wirtschaftlichen Politik der Bourgeoisie zu sprechen, die diese Verbesserungen versprochen hat. Alors, selon l'idéologie libérale bourgeoise, le problème du manque de développement était dû au manque d'investissement étranger. Ihre Erklärung ist eigentlich so ganz getreu der liberalen Ideologie, dass das fehlende Geld vor allem aufgrund von fehlenden Investitionen, dass das so ist, diese Situation aus dem Ausland. Et donc ces gouvernements pour attirer ces capitaux, ces investissements. Und deshalb hat die Regierung beschlossen, so aufgrund von dessen irgendwie, um diese Investitionen jetzt anzulocken. Ils ont promis des conditions privilégiées à justement à cette multinationale Fiat Chrysler. Haben sie beispielsweise eben genau an Fiat Chrysler privilegierte Positionen, also Bedingungen eigentlich für die Ansiedlung ihrer Fabriken versprochen? Donc par exemple, aucune taxe sur les profits pendant 10 ans. Das heißt zum Beispiel überhaupt keine Steuern auf ihre Profite in den nächsten 10 Jahren. Aucune taxe immobilière. Keine Immobiliensteuern. Et aucune taxe aussi c'est sur l'urbanisme en fait. Bon. Enfin, pas de taxes en gros. Keine Steuern einfach. Okay. On fait facile. Et comme j'ai dit avant, ils ont promis 10 000 places de travail, 10 000 emplois. Mais ça a eu un prix. Sie haben diesen 10.000 Stellen versprochen und das kostete einen Preis. Les syndicats qui étaient présents, ils ont révélé que pour chaque place d'emploi, l'État serbe a donné 10 000 euros pour Fiat Chrysler. Und die Gewerkschaften haben jetzt herausgefunden und veröffentlicht, dass die Regierung für jede geschaffene Arbeitsstelle der Firma 10.000 Euro versprochen hat. Or, non seulement ces bourgeois, ils ont promis l'amélioration des conditions de vie et la création d'emplois. Les salaires, ils sont bas. La création d'emplois, elle est insuffisante. Et non seulement ça, ça n'a pas été tenu, mais en plus, ce qui se passe, c'est pratiquement l'État serbe qui subventionne les profits de Fiat Chrysler. Also können wir die Schlüsse daraus ziehen, nicht nur wurden die Versprechen von mehr Arbeitsstellen und besseren Arbeitsbedingungen nicht eingehalten, diese Firma wurde schlussendlich auch noch staatlich vom serbischen Staat subventioniert, eigentlich, dass sie überhaupt da war. Et voilà. Et ce bref exemple pour démontrer que le développement économique promis sur le capitalisme, il n'a pas lieu. Wie so oft hat irgendwie die Entwicklung der Wirtschaft, die so glorreich versprochen wurde, unter dem Kapitalismus überhaupt nicht stattgefunden? La seule façon qui fait baisser le taux de chômage, c'est l'exode de masse des pays des Balkans. Qui fait baisser les statistiques du chômage. Der Hauptgrund oder eigentlich einer der einzigen Gründe, warum das die Arbeitslosenrate immer weiter runter geht in den Balkanländern, ist eigentlich der Massenexodus der Bevölkerung. C'est pour ça que je trouve que nous, en tant que tendance, c'est notre tâche de trouver une vraie alternative à ce système qui nous promet des améliorations des conditions de vie, de création d'emplois, mais que ça n'a pas lieu. Und deshalb leite ich eigentlich daraus ab, dass unsere Aufgabe als Organisation, unsere Hauptaufgabe sein muss, dass wir genau eine solche Alternative an dieses System eigentlich bieten können, die auch wirklich Arbeitsstellen zur Verfügung stellt, die die Lebensbedingungen der aller Leute auch verbessert. Merci. Ja. Ja, Genossinnen und Genossen, danke für den Beitrag, das macht es mir nämlich möglich, ohne künstlich zu wirken, eine Werbeeinschaltung für den österreichischen Funke zu machen. Wir haben einen Artikel zum Streik bei Fiat in Serbien drin. aber mein eigentliches Thema ist... Ja, wie soll man es ausdrücken? Der Nahe Osten ist in Wirklichkeit der Beweis dafür, wie wir es als Marxisten sagen, dass nicht das Bewusstsein das Sein bestimmt, sondern das Sein das Bewusstsein bestimmt. Also, le Proche-Orient, ça démontre parfaitement pour nous que la conscience détermine l'être, mais l'être détermine la conscience. Dass in einer Region, wo in Wirklichkeit alle Akteure ausnahmslos sagen, dass sie gegen den Imperialismus sind, doch der Imperialismus die ganze Entwicklung der Region absolut dominiert und der Kampf der verschiedenen imperialistischen Mächte. Nous voyons que dans une région où toute organisation se proclame anti-impérialiste, en fait les impérialistes contrôlent tout et contrôlent tout. Das sind nicht nur linke Organisationen, die sagen, sie sind gegen den Imperialismus, sondern tatsächlich alle. Also angefangen von Bürgerlichen und Reaktionären, die mit den Gefühlen spielen. Es sind nicht simplement les organisations et les partis de gauche qui se proclament anti-impérialistes, mais aussi ceux de droite ou du centre qui jouent avec les émotions et les sentiments des habitants. Zum Beispiel der Islamische Staat, der in großer Medienaktion sozusagen die Grenze, die künstlich gezogene Grenze zwischen Irak und Syrien eingerissen hat. Par exemple, l'État islamique qui a détruit la frontière entre l'Irak et zwischen Irak und Syrien et la Syrie en tant que pub, qu'ils ont fait ça comme propagande un peu. Oder wie die Genossen schon erklärt haben, die Reaktionären in Kurdistan im Irak, die mit diesen Gefühlen spielen. Les réactionnaires qui ont au Kurdistan jouent avec les émotions des Kurdes, par exemple, comme ça a déjà été mentionné. Aber gerade auch für uns ist es interessant, die Rolle der linken Organisation, der Massenorganisation anzuschauen, zum Beispiel der PKK. Mais pour nous, il est plutôt important et surtout important de regarder le rôle en fait des organisations révolutionnaires, comme par exemple le PKK. Die in der Praxis zum Spielball dieser imperialistischen Mächte werden. Qui dans la pratique en fait devient juste un peu un ballon pour ces forces impérialistes qui jouent avec ces organisations. Ich glaube, als Marxisten müssen wir da nicht nur irgendwie Kritik üben. En tant que marxiste, nous pouvons non seulement critiquer, sondern die theoretische Wurzel für dieses Versagen dieser Massenorganisationen finden. Mais nous devons trouver la racine théorique pour la misère de ces organisations. In Wirklichkeit ist die schnell zusammengefasst, das ist die kriminelle Rolle. En réalité, c'est très brièvement résumé, en fait, c'est le rôle criminel. Die kriminelle Rolle der stalinistischen Theorie und vor allem der Etappentheorie, die eine extreme Verankerung in der Region hat. Le rôle criminel, en fait, des organisations stalinistes, qui, surtout dans la théorie d'étape, trouve un peu sa expression. Der Imperialismus wird in Wirklichkeit als oberflächliches Phänomen betrachtet. L'impérialisme est vu comme phénomène superficiel. Der Imperialismus ist militärische Besatzung. L'impérialisme est juste une occupation militaire. Der Imperialismus ist der kulturelle Einfluss. L'impérialisme est l'influence culturelle. Und er bezieht sich immer auf einzelne Mächte. Et il est seulement relié à certains pouvoirs isolés. Und wir kritisieren oft die Fehlinterpretation von sogenannten Marxistinnen und Marxisten, wenn es um die Werke der großen Klassiker geht. Et nous critiquons souvent l'interprétation de certains marxistes quant à l'interprétation des classiques du marxisme. Aber in dem Fall können wir den Stalinisten sagen, sie sollten einfach mal den Titel von Lenins wichtigsten Werk zum Imperialismus zu Ende lesen. Mais dans ce cas-là, nous pouvons dire aux stalinistes qu'il faut seulement pour une fois finir le livre le plus important de Lénine sur l'impérialisme. Title of it. Le titre. Ah ouais. Nämlich Imperialismus, das höchste Stadium des Kapitalismus. L'impérialisme, Staat suprême du capitalisme. Es ist nicht ein oberflächliches Phänomen, es ist der Ausdruck des der kapitalistischen Entwicklung in seiner höchsten Form. Ce n'est pas seulement un phénomène superficiel, c'est la réalisation du capitalisme dans sa forme suprême, en fait, finale. Ein komplexes System, wo eng verwoben wirtschaftliche, militärische, politische, soziale Beziehungen eine Rolle spielen. Un système politique très connecté où toute... Jetzt kannst du das zweite noch in den Anfang. Wirtschaftlich, militärisch, ja, bon, ja. Politisch, sozial. Ökonomiquement, socialement, sociétal, etc. Und wichtig, dass nicht durch die Niederlage eines Imperialisten beseitigt wird. Et qui ne sera pas vaincu par la défaite de un seul impérialiste. Sondern nur durch eine Niederlage des gesamten kapitalistischen Systems. Mais seulement par une défaite de tout le système capitaliste en entier. Das bedeutet nicht, dass wir uns gern Stalinistinnen und Stalinisten vorwerfen, dass wir gegen den Kampf für den Imperialismus sind oder seine Rolle, die Rolle dieses Kampfes geringschätzen. Ceci ne veut pas du tout dire, comme certains stalinistes nous reprochent des fois, que nous ne sommes pas contre l'impérialisme, que nous ne luttons pas contre l'impérialisme. Sondern es bedeutet, dass wir uns in allererster Linie wissenschaftlich betrachten, mit welchen Perspektiven und mit welchen Methoden gegen den Imperialismus gekämpft werden muss. Mais ça veut dire que tout d'abord nous analysons scientifiquement avec quels moyens et comment il faut lutter contre l'impérialisme. Die verschiedenen stalinistischen Strömungen sehen das Volk als Träger des Kampfes gegen den Imperialismus. Les diverses tendances stalinistes voient le peuple comme le facteur le plus important dans la lutte contre l'impérialisme. Das führt in der Praxis dazu, dass sie sich auf verschiedene kleinbürgerliche Schichten und Ideen stützen. Et dans la pratique, ça veut dire qu'ils se basent souvent sur des couches petits bourgeois, etc. Und letztendlich zu einem Werkzeug einer imperialistischen Fraktion gegen die anderen, oft gegen ihren Willen getrieben werden. Et qu'ils deviennent finalement un outil en fait d'une force impérialiste qui lutte contre une autre force impérialiste. Wir betonen, dass dadurch durch das Verständnis, dass nur durch die Abschaffung des Kapitalismus der Imperialismus beseitigt werden kann. Nous accentuons que seulement en luttant contre le capitalisme, en vainquant le capitalisme, nous pouvons aussi vaincre l'impérialisme. Dass der Träger oder beziehungsweise die führende Klasse im Kampf gegen den Imperialismus die Arbeiterklasse sein muss. Que la classe la plus importante qui mène la lutte contre l'impérialisme, ça doit être la classe ouvrière. Im Kampf um nationale Befreiung, um demokratische Rechte, um die wirtschaftliche Entwicklung der Länder, die in künstlicher Rückständigkeit gehalten werden durch das imperialistische System. Dans la lutte pour une souveraineté, pour la libération de ces chaînes, contre le capitalisme. Muss die Arbeiterklasse die Führung übernehmen? La classe ouvrière doit prendre la direction. Deswegen ganz kurz zusammengefasst sozusagen, wenn wir mit Kritik an unserer Arbeit in Bezug auf den Nahen Osten konfrontiert werden, was wir sagen können, wofür die IMT, wofür die Marxisten und Marxistinnen stehen. Donc quand nous sommes face à face avec la critique qu'on nous reproche en tant que TMI, ce que nous pouvons dire à ces critiques. Wir stehen für einen Kampf gegen den Imperialismus und gegen die Diktatur. Nous sommes pour une lutte contre l'impérialisme, contre la dictature. Mit den Mitteln und unter Führung der Arbeiterklasse. Avec les moyens et avec la classe ouvrière. Was bedeutet mit dem proletarischen internationalistischen Zugang? Ce qui veut dire avec l'internationalisme prolétarien. Und mit der Perspektive der Arbeiterklasse. Et avec la perspective de la classe ouvrière. Was bedeutet die sozialistische Revolution? Also wir haben jetzt niemanden mehr auf der Liste. Wenn jemand noch sprechen möchte, kann er es jetzt noch sagen. Ansonsten würde ich jetzt das Sum-up machen, weil wir doch schon die Zeit weit vorgeschritten ist. I give you every 5 minutes. So,